بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. زبان فوري اسمال بارك الله فيكم بغنم wie wir schon bereits gesagt haben, wir haben ja nicht jetzt Zeit, dass wir jetzt ein Thema nehmen und nur darüber reden und die anderen Themen oder Sachen vernachlässigen. Wir haben ja begonnen mit Vorträgen über die Aqida der Sufie. Ja, zuerst haben wir über Tauhid geredet. Das werden wir inshallah natürlich weiter fortsetzen. Dann haben wir einige Vorträge über die Aqida der Sufie erwähnt. Ja, und damit wir inshallah diese Sache nicht vernachlässigen, das ist eine sehr wichtige Sache, Adab, ja, das Benehmen eines Muslims, ja, haben wir voriges Mal begonnen, auch über Adab zu sprechen und ganz besonders dieses Thema, Adabul Masajid. Ja, wie verhält sich ein Muslim gegenüber der Moscheen? Ja, wie benimmt sich ein Muslim bezüglich der Moscheen? Barakallahu fikum. Wir haben voriges Mal eine kurze, Einleitung haben wir gemacht und heute beginnen wir inshallah ta'ala. Aywa. Zu den islamischen Adab oder Verhaltensregeln oder wie sich ein Muslim zu benehmen hat. An erster Stelle werden wir inshallah ta'ala mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis werden wir an erster Stelle, es gibt wie gesagt 22 Punkte werden wir erwähnen und wir werden schauen, dass wir inshallah ta'ala das also in zwei Vorträgen oder drei höchstens, dass wir inshallah ta'ala diese Sachen haben. Weil viele Leute können sich nicht benehmen, la hawla wa la quwwata illa billah. Sie können sich nicht benehmen in der Moschee. Manche, ja, und das ist eine Eigenschaft von Munafikin, sie können sich in der Moschee nicht benehmen. Aber draußen, in der Arbeit, auf der Straße, in der U-Bahn, dort können sie sich benehmen. Ja? Dort haben sie sich angepasst. Dort haben sie sich dem Kuffar angepasst. Aber in der Moschee, Koran und Sunna, da kann er sich nicht anpassen. Da ist ein Beduine. Da ist ein Bauer. Allahu mustaan. Deswegen inshallah ta'ala. Und die anderen, das sind, wie gesagt, manche wissen es nicht und manche wissen es, vergessen es. Und ich hoffe inshallah ta'ala, das sind die meisten unter uns. Wir wissen es, aber wir vergessen es immer. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Erinnere, ja, erinnere, weil diese Erinnerung, ja, ist vom großen Wert oder Nützen für die Gläubigen. Ja. Weil der Mensch ist vergesslich, wir vergessen immer wieder Sachen, aber wir sind ja da, um uns gegenseitig zu beraten, ja, um uns gegenseitig zu belehren und zu erinnern. Barakallahu fikum. Also, an erster Stelle ist Mahabbatu al-Masajid wa taqdiruha wa nazaru ilayha bi'ayn al-Kirama wa ta'zim wa taqdis wa al-Ihtiram li'annaha buyutullahi ta'ala alati بنيت لذكره وإبادته وتلاوة كتابه وأداء رسالته ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه وتعريف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمة ومكارم الأخلاق. An erster Stelle ist, an erster Stelle, wie ist das Benehmen eines Muslims gegenüber den Moscheen? An erster Stelle ist Mahabbatul Masajid, große Liebe zu den Moscheen, dass man die Moscheen liebt, dass man sie respektiert, dass man ihnen einen großen Wert gibt. Die Moschee ist für dich mehr wert, ja, als dein eigenes Zuhause. Das ist bei einem Muslim immer so. Die Moschee, ja, ist bei dir, ist für dich mehr wert als dein eigenes Zuhause. Weil in der Moschee, die Moschee wurde für wegen was gebaut? Die Moschee wurde gebaut, dass man dort Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und gedenkt. Und dass man Koran liest. Und dass man dort seine Brüder trifft. Und dass man sich dort versammelt, um den Menhaj des Islams zu lernen. Die Religion zu erlernen. Mit den Muslimen sich zu beraten. Die Stärke der Muslime zu demonstrieren. Verstehst du nicht, Barakallahu? Ja? Dein ganzes Leben, nicht dein Leben, sondern jeder Tag, Tagesablauf, es alles dreht sich um die Moschee für dich. Moschee ist ein Zentrum deines Lebens, la hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen muss ein Muslim Moschee lieben. Und Wallahi, die Eigenschaft von den Munafikin ist, dass die Moscheen nicht lieben. Und Eigenschaft von den Juhal ist, dass die Moschee ihnen nichts Besonderes ist. Für die Juhal, für die Jahle, ist Moschee nichts Besonderes. Ja? Aber Schatz, es gibt, wenn wir sagen über Juhal, ja, es gibt manche Juhal, die lieben die Moschee und respektieren sie sehr. Ja? Und die sind aber nur in der Moschee, wenn sie sind, sind sie so. Außerhalb der Moschee, sie haben keine Ahnung. Aber wenn sie in der Moschee sind, wenn es passiert, dass er einmal im Jahr kommt in die Moschee, zu Yom al-Eid, dann ist er ein richtiger, Mashallah, tabaraka Mann. Ja? Er gibt alles von sich, dass er richtig sitzt, dass er richtig... Ja? Manche zum Beispiel Brüder, die haben zwei hässliche Eigenschaften mit sich in die Moschee gebracht. Erstens, sie tragen so enge Hosen oder Jeans, dass sie fast Leggings sind. Ja? Dass sie gar nicht mehr männliche Hosen sind. Ja? Das ist schon eine hässliche Eigenschaft. Die zweite ist, dass wenn sie sitzen, dann lehnen sie lehnen sich an die Wand an und spreizen ihre Beine so, dass man ihre Genitalien sieht. Ja. Ah, ja. Das ist eine zweite hässliche Eigenschaft, was in der Moschee nicht sein kann. So sitzt man zum Beispiel in einer Disco, ja, damit du deine Männlichkeit demonstrierst. Ja. Oder in einer Bar. Ja. Oder keine Ahnung wo, aber nicht in einer Moschee. Dass du dich so hinsetzt, dass du deine Beine spreizt, dass du... Ja, das ist eine Moschee. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Subhanallah, ich habe einmal in einem Buch gelesen, einige Umara, sie wollten damals die Ikhwan auf der arabischen Halbinsel. Es gab ja diese Organisation, die Nachkommen von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ja? Ihr Name war Ikhwan. Ja, das bestimmt... Das ist ein schwarz-weißes Foto. Das gibt es überall auf Internet. Ha? Das sind Leute auf den Kamelen, Armeen, mit riesigen, gewaltigen Flaggen. Ja? Es steht La ilaha illallah drauf und unten ist ein Schwert. Ja? Schwarz-weiß, die gehen durch die Wüste, eine riesige Karawane. Das sind die Ikhwan. Ja? Und das war ihre Flagge. La ilaha illallah mit einem Schwert drunter. Später wurde das von saudischer Regierung übernommen. Ja? Die haben einige Leute geschickt, damit sie mit diesen Leuten dort reden. Subhanallah, er sagt dort, schon vor dem Fajr waren die Leute alle in der Moschee. Die Moschee war voll. Ja? Schon vor dem Gebet, vor dem Ezan war die Moschee voll. Ja? Nach dem Gebet, du konntest niemanden auf der Straße sehen. Die Leute sitzen alle in der Moschee und keiner bewegt sich. Dort, wo er gebetet hat, dort sitzt er. Ja? Und macht Zikr, bis die Sonne aufgeht. Ja? Und wenn die Sonne aufgegangen ist, warten sie, bis sie so hoch ist, die Höhe einer Lanze, eines Speeres. Ja? Und dann, manche beten Duha, also Salat Duha ist Sunnah. Ja? Manche lesen Koran, manche, Subhanallah, diese Leute haben geglaubt, sie wären auf einem anderen Planeten. Ja? Das ist nur ein Detail, Subhanallah. Und es ist gar nicht lange her. Es gibt heute noch immer in vielen Moscheen, zum Beispiel in Medina, in Mekka und so weiter, aber diese Beispiele wollen wir absichtlich nicht erwähnen, weil das sind nur Minderheiten, die das in Mekka und in Medina machen. Die meisten Leute, sie rennen einfach raus aus der Moschee und das war's. Aber wir erwähnen diese Diriyya und Uyayna und Hureymila, diese Dörfer oder Städte, in Najd, wo die Ikhwan gelebt haben damals. In Qasim, Unayza, Bureida, diese Länder dort, Barakallahu, diese Ortschaft meine ich. Wie diese Leute also, die sind gesessen, Subhanallah, bei uns ist das Problem, weil wenn wir in die Moschee kommen, wir kommen in die Moschee, als wäre das ein Club. Es gibt den sudanischen Club zum Beispiel, den sudanesischen Club im 20. Dann gibt es viele türkische Clubs. Gibt es rein, kannst du Billard spielen, so locker, Darts spielen, da ist ein Riesenfernsehen, da ist dieses TRT, diese türkische. Du gehst in den Beit al-Arab. Kennst du ja Beit al-Arab im 10. Ja? Alles Clubs, nationalistische Clubs. Ja? Clubs für Jihad. Ja? Eine Moschee ist kein Club. Eine Moschee ist ein Haus Gottes, aufgebaut auf Taqwa. Wenn es aufgebaut ist auf Taqwa, dann wird inshallah viel Heil in dieser Sache sein. Wenn es aber aufgebaut ist, Allah Batin, Verstehst du nicht? Ala Batil, ala Nifak, aufgebaut ala auf Nifak und auf Heuchlerei, dass du Fitna zwischen den Muslimen siehst und Probleme machst, da wird es keine Bereke geben, Barakallahu. Eine Moschee ist, wie gesagt, aufgebaut für Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa anna al-masajida lillah. Die Moschee sind für Allah da. Ja? Gebaut für Allah. Ja? Und die sind für Allah im Sinne, dass die Taten, die du in der Moschee machst, sind alle nur für Allah. Ja? Deswegen haben wir gesagt, eine Moschee, die aufgebaut ist auf einem Grab, ja? Diese Moschee wird zerstört, weil sie ist nicht lila. Die wurde gebaut wegen dem Grab, weil da ein toter Mann ist und dieser tote Mann muss geehrt werden, ja? Indem man die Moschee oder irgendeine Mausolee auf seinem Grab baut, Turbe oder sowas. Verstehst du mich, Barakallahu? Deswegen wird sie zerstört. Aber eine Moschee, die nur für Allah ist, jemand wird kommen und sagen, hallo, das ist irgendeine Moschee, das ist ein Masjid. Ja? Wir sagen, das ist ein Masjid, okay, das ist keine Moschee, Jami in dem Sinne. Ja? Wie die Moschee sind zum Beispiel, der Staat gibt Waqf, ja? Ein Teil des Landes, oder ein Muslim kauft ein Teil des Landes und schenkt es als Waqf. Wenn wir sagen Waqf, ja? Dann ist das Hab und Gut aller Muslime. Ja? Hab und Gut aller Muslime, es gehört niemandem Bestimmten, sondern es gehört allen Muslimen. Wie zum Beispiel, wenn du in den arabischen Ländern gehst, ja, in Medina zum Beispiel, im Haram, überall die Masahif, die dort sind, überall steht Waqfullahi ta'ala. Ja. Dieser Mushaf gehört allen Muslimen. Er ist da, du darfst ihn nicht wegnehmen. Ja. Zum Beispiel, du sagst, Allah, ich liebe dieses Land für Waqf. Ja. Der andere kommt und sagt, Allah, wir bauen hier Moschee. Ja? Diese Moschee ist nicht Privatgrund oder dass es jemandem bestimmten gehört, sondern es gehört allen. Ja? In diesem Sinne, diese Moschee, die wir zum Beispiel hier haben, das ist nicht in diesem Sinne. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es ist nicht in diesem Sinne. Aber es ist ein Masjid, ein Ort, wo man Sajda macht. Ja? Sajda, Gebet. Masjid ist der Ort, wo man Sajda macht. Sajda, yasjudu, Masjid. Ja? Sajdatan. Masjid ist ein Ort, wo man Sajda macht. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? In der arabischen Sprache, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also bezüglich dieser Sache, dass man die Moschee respektiert, dass man die Moschee liebt, dass man, wir haben vorhin gesagt, yuqaddisuha, dass er sie für heilig hält. Yuqaddisuha dürfen wir nicht verstehen, so wie die Sufis das verstehen, das ist muqaddis, etwas heilig. Im Islam gibt es nichts, das ist heilig. Nur Allah ist heilig, subhanahu wa ta'ala. Wa hu quddus, tabarakallah. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Es ist, man kann sagen, unantastbar. Es ist haram. Ja? Taten, die vielleicht draußen erlaubt sind, in der Moschee sind sie nicht erlaubt. Und Taten, bei denen wir sagen können, die sind erlaubt. Ja? Zum Beispiel das Handeln. Handeln in der Moschee ist verboten. Draußen ist Handeln erlaubt. Kaufen, verkaufen. In der Moschee ist Kaufen und Verkaufen verboten, Batil. Und wenn du in der Moschee etwas kaufst oder verkaufst, dieser Vertrag ist ungültig. Zum Beispiel, ja, viele Sachen, die draußen zum Beispiel, dass du draußen lachst oder Witze machst und so weiter und so weiter. In der Moschee gibt es bestimmte Grenzen, die ein Muslim einhalten und respektieren muss. Wir sagen oft, inshallah, wir sagen oft, dieses Beispiel, viele Leute, wenn er in die Arbeit geht oder auf einen Kurs oder keine Ahnung wohin, ja, da hält er sich an alle Regeln. Aber wenn er in die Moschee kommt, hält sich überhaupt an keine Regeln. Ja. Ja. Allah musta'an. Moschee ist für ihn nichts Besonderes. Das ist eine hässliche Eigenschaft. Wenn ein Muslim, zum Beispiel, wenn wir bei vielen Ahlul Bidah sehen, Ahlul Bidah, die sind Ahlul Bidah, die sind auf dem Batin. Aber diese Angelegenheit, haben sie wirklich ernst genommen? Wallahi. Ich war letztens in einer türkischen Moschee. Ich weiß, das ist eine Moschee der Ahlul Bidah. Moschee der Muqtadiyya. Die machen viele Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorgeschrieben hat. Die machen viele Sachen, die sind überhaupt nicht vom Islam. Wir haben gebetet, wir sind zu spät gekommen zum Gebet. Wir haben gebetet, die haben diesen Zikr laut gemacht. Und dieser Zikr hat nichts mit Islam. Nichts. Ist nicht nach Koran und auch nicht nach Sunnah vorgeschrieben. Ist Batil, Bidah. Wa kullu bidatin balale, sagt der Prophet. Jede Erneuerung, jede neue in Islam eingeführte Sache ist das, balale, ist der Irregang. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sagt, sherrul umuri muhdathatuha. Die schlimmsten Sachen, sherr, شر الأمور محدثاتها. Die schlimmsten Sachen. Das größte Übel ist in was? In Muhdathat. Sachen, die neu in den Islam eingeführt worden sind. Ja? Die sind nicht nach Koran befohlen oder vorgeschrieben und auch nicht nach Sunna des Propheten a.s. Und keiner der islamischen Gelehrten von den ersten Generationen und späteren Generationen hat das erlaubt. Mubtadi'a Juhal haben das eingeführt, weil sie gedacht haben, ja, das ist eine schöne Sache. Es gibt keine schöne Sache. Kullu bidatin dalale. Jede Erneuerung ist dalale. Es gibt keine Bida Hasana, was manche Leute sagen und damit andere, die wenig Wissen haben, in die Irre führen. Al-Muhim, wir haben gebetet, wir haben laut diesen Zikr gemacht, sie haben uns beim Gebet gestört. Al-Muhim, ja, das haben sie nicht absichtlich gemacht, sie wollten uns nicht absichtlich stören, sondern sie haben gedacht, dieser Zikr, den wir laut machen, Shani, Baki, Subhanallah und alles sagen Subhanallah. Und dann, von wo haben sie das? Aus Koran und Sunna? Bestimmt nicht, das haben sie selbst erfunden. Al-Muhim. Ja, weil sie glauben, das ist von Islam und weil sie glauben, dass das eine gute Sache, die haben das deswegen gemacht, nicht weil sie uns stören wollten. Ja? Danach sehe ich einige Leute, wie sie sitzen und wie sie Koran lesen. Ist schon interessant, dieses Sitzen, dieses Essen in einer Moschee. Ja? Vielleicht zu Hause würde er anders sitzen, ja? Aber in einer Moschee hat er wirklich, es ist schön, es ist mit Schismen, mit Waqar und Sekina. Ja? Ja, mit Würde und diese Ruhe, die ein Muslim hat und so weiter. Das hat mir gefallen, ehrlich gesagt. Barakallahu fikum. Ja, aber die andere Sache, die Bida, das ist ein anderes Thema, das jeder von euch weiß. Das ist eine üble Sache. La haula wa la quwwata illa billah. Aber dieses Respektieren der Moschee, ja, und dass Moschee etwas Besonderes für dich ist, ja, ich sage, jede Gruppe, es gibt viele Jemaat überall in Europa. Ja, in einer Stadt leben 20, 30, 50 Brüder. Ja? Und sie rufen mich an, stellen so islamische Fragen und so über Heirat, allgemein über andere Sachen, das Gebet und so was sie, Probleme, was, also ihre alltäglichen Probleme halt. Ja? Und eines Tages fragte mich ein Bruder bezüglich einer Moschee. Ich sage, was, ihr habt keine Moschee? Ich sage, ja, wir beten in einer Moschee, dort sind Al-Bida und wir waren einmal bei den Albanern, dann waren wir bei den Arabern, dann waren wir bei den Pakistanern. Ich sage, wie viele seid ihr in der Stadt? Er sagt, wir sind 50. Ich sage, ihr habt keine eigene Moschee? Er sagt, ja, es gibt... Ich sage, Allahs, ihr seid eine Null. Ihr alle zusammen. Ich sage, ja, ich meine es ernst, Bomba. Ihr seid Null. Wir wollen überhaupt nicht reden über Vorträge. Ich soll zu euch kommen und einen Vortrag halten? Absolut, überhaupt nicht. Ja? Ihr seid 50 in einer Stadt. Ja? Und ihr könnt nicht eine Wohnung organisieren oder wenigstens ein Zimmer, dass ihr euch dort täglich trifft, wenigstens ein oder zwei Gebete miteinander verrichtet, ja? Dass ihr nicht zu den Ahlul Bida gehen müsst, ja? Dass ihr euch seht, dass ihr euch bespricht, dass ihr das könnt ihr nicht machen. Was kostet wohl, wie viel kostet eine Wohnung monatlich? Ja. 600 Euro, 700 Euro, 800 Euro. Und ihr seid 50. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja? Deswegen jedes Mal, wenn die Brüder irgendwo viele sind in einer bestimmten Ortschaft, ja, das Erste, was ich ihnen immer rate, ist, sucht eure eigene Moschee. Eure eigene Moschee. Was bedeutet eure eigene Moschee? Eine Moschee, wo Koran und Sunna ist. Ja? Nicht, dass ihr mich... es gibt jetzt da eine... Nehmen wir an, eine arabische Moschee, die sind nach Koran und Sunna. Ja? Ich meine, nach Koran und Sunna, da hat Nationalismus nichts zu suchen, dass die Idara führen, ja? Dass sie die, wie sagt man das, die Idara, wie sagt man Idara? Obmann. Echt? Obmann. Obmann. Also die Verwaltung da, die Leitung und Verwaltung, Barakallahu fikum, der Moschee, das aus Ägypten sind, ist irrelevant. Oder die sind Palästinenser, oder die sind Pakistaner, oder die sind egal was. Ja? Das, wenn sie nach Koran und Sunna sind, ihr schließt euch denen an und ihr braucht keine neue Moschee. Ihr braucht keine albanische oder bosnische oder türkische Moschee. Ihr werdet sich denen anschließen und ihr öffnet keine neue Moschee. Außer wenn es eine Maslaha ist. Ja? Außer wenn es einen islamischen Nutzen gibt. Ja? Ich sage, ja, es gibt eine Moschee, die ist nach Koran und Sunna, aber dort darfst du nichts sagen. Ja? Sobald du etwas sagst oder irgendeine Idee bringst, die. Allahs. die waren nicht und dann letztes Mal schmeißen sie dich raus. Das ist keine Moschee nach Koran und Sunna. Eine Moschee nach Koran und Sunna ist, dass jeder seine Meinung sagen darf, wenn sie Beweise in der Scharia hat. Wenn sie Beweise in der Scharia hat. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du kommst jetzt, siehst in einer Moschee, die machen irgendwas. Oder sie kennen sich bei einer bestimmten Sache nicht aus. Und du kommst und sagst, ja, die islamischen Gelehrten sagen bezüglich dem so und so und so, es gibt Beweise des Koran und Sunna, Aussagen der Sahaba, Aussagen der Tabi'in, der Elmet und Arba und so weiter und so weiter. Die werden sagen, halas, barakallahu fik, danke, dass du uns das gesagt hast. Schau, wir haben diese Sache, wie konnte sie uns so einfach entgehen? Aber du hast uns, Alhamdulillah, verstehst du mich? Geh in eine türkische Moschee oder in eine bosnische Moschee oder in eine arabische Moschee von den Ahlul Bida. Und sag irgendwo, das ist nicht der Islam, was ist das? Das ist nicht einmal nach Mezheb al-Hanife. Das ist nicht Mezheb al-Hanifi. Was glaubst du, werden sie dir sagen? Sie werden dich mit der Null dividieren oder multiplizieren. Du bist ein Geist für sie, Luft. Das, was du sagst, zählt Null. Das ist nicht Moschee von Sunnis. Aber wenn alle Moscheen in, nehmen wir an, irgendeine Stadt, alle Moscheen sind von Ahlul Bida. Sobald du reinkommst, die schauen dich alles so an, die nehmen von dir, zum Beispiel, das ist eine ganz einfache Sache, einfacher geht es überhaupt nicht. Einfach, in unseren Augen, das ist so eine Kleinigkeit, mit Anführungszeichen, so eine Kleinigkeit, so eine einfache Sache, aber diese Sache, diese kleine einfache Sache, führt dazu, dass entweder Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen zusammenbringt oder dass wir uns auseinander zerspalten und dass jeder in seine andere Richtung geht. Welche ist das? Saf, barakallahu fikum. Saf, die Reihen im Gebet, dass die Fersen aneinander sind, dass die Schultern aneinander sind, dass der Saf wie eine Mauer ist, Allahu Akbar. So haben die Sahaba gebetet. In manchen Überlieferungen, ihre Sufuf haben sich bewegt vor. So haben sie sich ineinander, mashallah, richtige Sufuf, richtige Reihen, Allahu Akbar. Einer, du gibst deinen Fuß neben seinen Fuß, weil der Prophet hat ausdrücklich gesagt, Ferse an Ferse und Schulter an Schulter, dass die Schultern zuerst aneinander liegen, zuerst die Schultern und dann die Fersen schön, dass der Shaitan nicht zwischen euch, lasst keinen freien Platz für den Shaitan, dass er um euch herum geht. Kein freien Platz für den Shaitan. Auch andere Sachen, das ist jetzt, viele Leute, du sagst ihm das, Allah, er will nicht. So ein Spalt. Er will nicht, er will sich der Jama nicht anschließen. Er betet praktisch alleine. Ich kann mich erinnern einmal, Wallahi Ladin, ein alter Knacker, so ein weißer Bart, ich komme zu ihm, ich stelle mich, er macht so. Stoß mich, er stoßt mich so weg und mach so, weißt du, und stoß mich weg. Das ist kein Problem. Ich wollte, du willst nicht, dein Problem. Ich bin nicht schuld, falls dazu kommt, dass wir auseinandergehen und uns in Parteien und Gruppierungen spalten. Ich habe das nicht verursacht, sondern du, alter Knacker, hast das verursacht. Und weil ich jung bin und du alt bist, du glaubst, du kennst dich besser aus als ich. Du kannst glauben, was du willst. Aber die Tatsachen sprechen für sich. Ein Mutaassib, ein Alter. Wir verstehen das. Wir verstehen das. Aber das hat in der Moschee nichts zu suchen. In der Moschee hat was zu suchen. Koran und Sunna und das islamische Wissen und Adab. Und nicht, ich bin älter, ich bin besser, du bist nichts, ich bin... Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Eine ganz einfache Sache. Geh in eine Moschee und sag, was ist das für ein Saf, Subhanallah. Steht da, sogar die Fußballer stehen in dieser, wie heißt diese Schutzmauer beim Fußball? Mauer. Schutzmauer, Mauer. So, sogar die stehen besser als hier. Einer steht vorne, einer hinten, einer. Versuch ihn mal nach vorne zu ziehen. Er wird sich urbeleidigt fühlen. Du hast ihn zutiefst beleidigt. Du hast ihn nach vorne gezogen im Gebet, dass er die Reihe gerade macht. La haula wa la quwwata illa billah. So eine Moschee, wenn sich die Leute aufregen, wenn sich die Leute widersetzen, wenn sich die Führung der Moschee widersetzt und sagt, nein, wir beten. Aber das ist nicht, du hast da nichts zu suchen. Du hast da nichts zu suchen. Jemand wird kommen und sagen, nein, wir müssen in diesen Moscheen Dauer machen. inbringen. Kein Problem, geh und mach da und dann geh wieder. Ja? Aber lass dich nicht erniedrigen. Lass nicht erniedrigen, dass Koran und Sunnah erniedrigt wird von Ahlul Bidah. Ja? Geh und mach da und verteile CDs und verteile Flyer und erkläre den Leuten Religion und diskutiere mit ihnen. Ja? Aber nicht, dass du dort 1, 2, 3, 10 Jahre bist in dieser Moschee, der eine betet in dieser Moschee, der andere betet dort, jeder betet in einer anderen Moschee. Wir sind Brüder, kannst du zu uns kommen, dass du uns Vorträge machst? Sicher nicht. Ihr habt ja nicht einmal eine Moschee. Ihr konntet nicht einmal eine Moschee organisieren, dass ihr eure eigene Moschee habt. Und ihr wollt, dass ich jetzt komme. Letztens, einige Brüder waren nicht dabei. Ja? Wir wurden eingeladen in eine Moschee in Deutschland. Großer Poster im Mihrab drinnen. Ja? Riesenposter, da ist irgendeine Moschee, keine Ahnung, Blumen hin und her, Himmel und so weiter. Und oben steht, Ja Allah, Ja Rasulallah. Auf einem riesigen Post an der Wand. Ja Allah, Ja Rasulallah. Steht auf Arabisch. Und als ich das gesehen habe, ich habe sofort gesagt, ich habe gesagt, in so einer Moschee würde ich nie reinkommen. Ja? Deswegen bitte ich die Führung, die Idale der Moschee, dass sie das entfernen. Ja Allah, Ja Rasulallah. In einer Reihe. Ja Allah, was bedeutet Ja Allah in der arabischen Sprache? Ja ist was? Ruf. Nida, Ruf. Oh Allah, du rufst Allah. Und dann rufst du wen? Rasulullah. Gleiche Schrift, gleiche Sache, alles gleich. Ja? Die haben Allah, Tabaraka wa Ta'ala, mit Rasulullah gleichgestellt. Ja? Das darf nicht sein. Ja? Das darf nicht sein. Ich würde nie wieder, wenn ich nach so einer Warnung, ja, es war eine pakistanische Moschee, würde ich nie wieder in diese Moschee reinkommen. Alles, das war's. Allah Mustan. Und Leute gehen dort, übersehen diese Sachen auf so eine komische Art und Weise, manche absichtlich, manche unabsichtlich. Unabsichtlich geht hier inshallah ta'ala noch. Aber dass du solche Sachen siehst, Allah Mustan. Die wollen sich nicht organisieren. 50 Brüder in einer Stadt wollen sich nicht organisieren. Er will nicht 50 Euro monatlich geben oder 40 Euro oder. Aber er gibt hunderte von Euros aus für Playstation und für Fernsehen und für Waschmaschine und für teure Klamotten und für. Hunderte von Euros gibt er. Aber er kann sich nicht mit 50 Brüdern organisieren, dass sie ihre eigene Moschee haben und dass sie dort nach Koran und Sunnah, dass sie lernen. Jeder hat was zu sagen. Willst du was sagen? Komm, bring das, was du gelernt hast. Kommst du und sagst, Brüder, ich habe ein Referat gemacht. Ja, ich habe ein Referat gemacht. Da wurden ausschließlich Ayat aus Koran erwähnt und Hadithe des Propheten, die sahih sind. Ja, entweder Bukhari, Muslim oder jemand anderer von den Muhaddisun, die ma'ruf sind. Aus unserer Zeit oder früheren Zeit, die Hadithe sind also alle authentisch. Ihr könnt selber nachforschen. Dann Aussagen von den Sahaban. Dann habe ich hier Aussagen von den Imamen der Sunnah. Ja. Ich will diesen Referat morgen halten. Das ist nicht nur willkommen, das ist noch, wir begrüßen solche Sachen. Und dann kommt er und macht diesen Referat. Über Zakat. Oder über das Essen von den Speisen der Ahlul Kitab. Oder er macht ein Referat über Heirat. Oder er macht ein Referat über irgendwas er möchte. Das kann er jederzeit, jeder kann das jederzeit machen. Ja? 50 Brüder. 50 Referate für die wirklich Verstand haben. Wir haben ja keinen Daia, wir haben ja keinen, der studiert hat irgendwo, ein Sheikh oder ein Hodja, der in Ägypten studiert hat oder was weiß ich wo. Sondern das sind wir. Der eine arbeitet Baustelle, der andere ist Verkäufer, der dritte ist Zahnarzt, der vierte ist Krankenschwester, der fünfte ist was weiß ich was. Ja? Ja? Wir sind einfach, Alhamdulillah, Muslime, Alhamdulillah, und wir wollen zusammen versuchen, etwas zu erreichen, inshallah ta'ala, etwas zu lernen, etwas uns zu organisieren. Und nicht nur das, auch weiter Dawa zu machen. Eventuell, dass wir, wenn es in einer anderen Stadt einen Daya gibt, wir rufen ihn an, er kommt am Wochenende und macht einen Vortrag für uns. Wir erwähnen ihn eventuell einige Problematiken, die wir haben, bezüglich bestimmter Sachen in der Jama'a. Und er, so funktioniert das. Ja? Aber wenn 50 Leute in einer Stadt leben, sie sagen, wir sind Ahl Sunnah wal Jama'a, aber haben ihre eigene Moschee nicht. Das ist ein Beweis, dass sie Moschee nicht lieben und dass sie Moschee nicht respektieren. Sondern gehen, über manche Moscheen würde ich nicht einmal sagen, dass das Moscheen sind. Das sind Tempel. Tempel der Muschrikin. Wallah. Tempel der Muschrikin. Ja? Letztens hat sich ein Bruder bei mir beschwert. Und ehrlich gesagt, die Beweisführung, die er mir erklärt hat, stimmt. Hundertprozentig. Die Beweisführung, die er mir gebracht hat, für mich ist die ausreichend. Ja? Mit der Voraussetzung, dass das, was er gesagt hat, dass das Wahrheit ist. Ja? Wenn er das selbst erfunden hat oder ist es eine Lüge, dann ist es natürlich eine Sache, die man überprüfen muss. Aber wenn das so ist, wie er mir das berichtet hat, er sagt, es gibt einen Türken, ja? Er verkauft Hühner, er betet aber bei dieser Säkularisten-Moschee, wie heißen die Säkularisten? Diyanet. Diyanet, das ist Säkularisten. Das jeder weiß. Diyanet sind Säkularisten. Sie sind, wie sagt man Säkularisten auf Türkisch? Like. Like, also die trennen den Staat von der, die Religion von dem Staat. Religion ist eine Sache, kannst beten, fasten, Koran lesen, so viel du willst. Aber die Gesetzgebung, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist Kemal. Mustafa. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Diyanet sind, das ist Säkularist, das weiß jeder. Er sagt, ja, er verkauft Fleisch, aber er ist in der Diyanet, er ist dort, das ist seine Jemaah, er betet dort. Ich habe ihn gefragt, welche Moschee gehst du, er sagt, Diyanet und so. Er muss sagen, na, halas, dann kaufst du nicht mehr Fleisch bei ihm. Ich will nie wieder bei ihm Fleisch kaufen. Das war's, der halas, ist aus. Warum? Wie? Das sind Säkularisten. Du kaufst bei einem Säkularisten Fleisch, das ist das gleiche, als hättest du bei einem Kommunisten Fleisch gekauft. Ja? Oder bei einem, keine Ahnung, was es alles noch gibt. Allahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Und derjenige, der die Scha'air, wie sagt man Scha'air? Ich? Scha'air Ibadat oder Allah musta'an. Diese, wie nennt man die Taten, zum Beispiel die Taten von Hajj? Ja? Die ganzen Taten von Hajj, die ganzen Ibadat. Rituale, barakallahu fikum. Wer die Rituale Gottes, ja, die er offenbart hat, wer die er respektiert, yu'azzimuha. Yu'azzimuhu bedeutet, yaj'aluhu azimen. Ja? Dass du es, wie sagt man das? Groß machst. Ja? Avim, es ist für dich groß. Du hast es, wie sagt man das? Ja? Du hebst es auf einen großen Rang. Ja? Diese ganzen Rituale oder diese ganzen Ibadat, diese vorgeschriebenen Gesetze Gottes, subhanahu wa ta'ala, wer die respektiert, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, das ist ein Zeichen für ein gottesfürchtiges Herz. Ja? Deswegen jemand, der Moscheen yani, respektiert, ja, und sie ehrt und sie auf eine hohe Stufe hebt, dass du sagst, Moschee, halas, Habibi, das ist unantastbar. Was, was glaubst du, wo du bist, Allah, auf Naschmarkt oder was? Ja? Auf Flohmarkt? Das ist eine Moschee, Allah, edik. Ja? Das ist hier ein Vertrag zwischen dir und zwischen Gott, subhanahu wa ta'ala. Du triffst dich und kommst in Gott, Haus Gottes, der Barak wa ta'ala. Ja? Warum kommst du? Ja? Zum Beispiel nehmen wir an, du gehst in ein reicher Mann, ein reicher König. Wenn du dorthin gehst, dann wirst du etwas seiner Ehre spüren. Der wird dich gut behandeln, du wirst in einem Ledersofa sitzen und er wird dir die besten Datteln aus Kassin bringen. Diese großen Zuckeri nennt man die. Die nennt man Meleki Zuckeri. Das sind königliche Zuckerdatteln. Die sind so riesig und die sind Bruder. Allahu Akbar, das ist was wirklich Besonderes. Der bringt dich auch in eine andere Schüssel, dass du die Hände mit Wasser so ein bisschen, weil das verklebt und so, bekommst du Tee und Kaffee und dann gibt er, bringt er, wie heißt das, dieses Sandalwood, dieses Oud, angezündet, dieser Rauch, dass du dich ein bisschen, dein Bart und dein Tuch und, du spürst etwas von seiner, von seinem Reichtum, von seiner Großzügigkeit und dass er wirklich ein großer Mann ist. Ja? Wie Abu Zara, radiallahu anhu. Wie ist es, wenn du in die Moschee kommst zu Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Du bist Allah subhanahu wa ta'ala Gast, du bist gekommen, um dich dort, ja, deine Seele auszuschütten. Ja? Jeden Tag draußen Probleme. Ja? Dann kommst du zu Allah subhanahu wa ta'ala, machst ein Gebet, machst Zikr, machst Dua, liest Koran. Verstehst du nicht, barakallahu fikum? Ja? Damit du etwas von dieser Großzügigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Ja? Und dann kommst du raus und sagst, Wallah, mir geht's gut. Ja? Wenn du dieses Gefühl hast, dass du sagst, Wallah, ich war einen Tag oder zwei Tage nicht in der Moschee, ich fühle mich urschlecht, ja? Dann, wenn du dieses Gefühl hast, dann ist das ein gutes Gefühl. Ja? Aber wenn du nie in die Moschee kommst und es ist für dich gleich, als ob du warst oder nicht warst, oder, dann ist es, A'udhu Billah, das ist wirklich eine Musibe. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Der die Vorschriften Allahs respektiert, das ist ein Zeichen von einem gottesfürchtigen Herzen. Das ist ein Zeichen, dass dein Herz gottesfürchtig ist. Du respektierst alles bezüglich dem Islam. Deswegen sagen wir über den, der den Islam und die Offenbarung und die Gesetze Gottes subhanahu wa ta'ala und die Ibadat, der sie nicht respektiert. Oder er macht sich lustig darüber. Oder er macht Witze auf Kosten dieser Sachen, die ich erwähnt habe. Was ist Urteil von so einem? Er ist Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn als Kafir abgestempelt. وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ, was werden sie sagen, wenn du sie fragst, was werden sie sagen? إِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَنَلَعَبْ. Was hat sie gemacht? Die werden sagen, ja, wir haben nur gespielt und wir haben nur Spaß gemacht. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Sag, habt ihr denn mit Allah und mit seinen Ayat und mit seinen Propheten, damit habt ihr euch lustig gemacht? لَا تَذِرُوا. Tut euch nicht entschuldigen. Tut euch nicht rausreden. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Kufr habt ihr begangen, nachdem ihr Mu'minin wart. Dass du dich lustig machst über... Es gibt manche, zum Beispiel, es gibt in einer Jama'a, sie sagen, die sind falsch. Ihr Weg ist falsch, ihre Achille ist falsch, ihr Manhaj ist falsch. Sie können nicht unterscheiden zwischen gut und böse, zwischen richtig und falsch. Es gibt manche Jama'a, die sagen das. Aber dass sie die Moschee attackieren und sagen, das ist keine Moschee, das ist ein Hühnerstall. Oder das ist irgend so ein Rattenkeller. Oder es gibt manche Leute, die sagen das. Sie schämen sich nicht, dass sie sagen, das ist ein Rattenkeller. Rattenkeller? La haula wa la quwwata illa billah. Was wird hier gemacht? Spielen wir hier Poker oder was? Ist hier ein Casino? Wir kommen hier und beten und lesen Koran und machen Zikr und treffen uns, um die Freitagspredigt zu machen und kommen hier, um etwas zu lernen vom Islam. Nicht viel, aber Allah muss dann. Was soll's? Wären wir besser, hätten wir wahrscheinlich mehr gehabt. Aber so wie, subhanallah, viele kommen und sagen, die Herrscher sind entsprechend den Untertanen. Es ist unmöglich, dass Umar radiallahu anhu der Khalifa ist und das Volk sind wir. Das geht nicht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn wir Tabanin sind, ist der Herrscher auch Taban. Allah muss dann. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Je weniger gute Untertanen sind, desto schlechter wird der Herrscher. Je mehr die Untertanen besser sind, wird der Herrscher gut sein, sonst werden die Untertanen gegen ihn aufstehen und ihn weggeben. Und das ist, wie ihr wisst, barakallahu fikum, Hafiz ibn Abdul Berr von den Malikir sagt, das ist ohne Meinungsverschiedenheit. Wenn der Hakim, wenn der Herrscher Kafir wird, Kufr begeht, die Muslime sind verpflichtet, ihn zu entfernen und einen neuen Herrscher zu, einen neuen Khalifen zu geben. Ohne Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten. Es ist wajib, wenn sie die Kraft dazu haben. Wenn sie die Kraft nicht haben, dann ist es nicht wajib. Aber falls jemand das unternehmen wird, auch wenn er keine Kraft hat, das ist für ihn erlaubt. Auch wenn er weiß, dass er auf diesem Weg drauf geht. Hafiz ibn Abdul Berr, Abu Amr radiallahu anhu sagt das. Und überliefert, also er ist der Scharich von Mesnad al-Maliki. Wenn wir sagen Scharich von Scherh, der ibn Abdul Berr ist Scharich von Mesnad al-Maliki. Einer, der den Mesnad erklärt. Wie zum Beispiel Mohammed bin Hassan al-Shaybani bei den Hanefier. Er erklärt den Mesnad al-Hanefi. Oder Abu Dhufr. Er erklärt den Mesnad al-Hanefi. Bei den Hanabila, wie zum Beispiel Ibn Qudama al-Maqdisi. Und andere, ich glaube, dass wir jetzt nicht vom Thema ablenken. Wo waren wir stehen geblieben? Bist du dabei? Ist dein Körper in der Moschee? Und die Seele? Das andere Jama'a ist doch Aywa! Subhanallah, sie reden über die Moschee, als wäre das Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. Nehmen wir an, ihr werdet in dieser Moschee. Was wäre dann die Moschee? Ja? Wäre dann das ein Masjid oder wäre das ein Hühnerstall, wie als wir in der Moschee waren? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Die Leute respektieren die Moschee nicht, la haula wa la quwwata illa billah. Manche Leute sind ehrlich gesagt, sind so übel. Ja? Er kommt in die Moschee. Ja? Und er will nicht 1 Euro für die Moschee geben. Das ist ein schlechtes Zeichen. 1 Euro will er nicht für die Moschee geben, obwohl er hat. Er geht in eine andere Moschee beten. Wenn er dort sieht, dass alle Leute zahlen, er geht in eine 4. Moschee. Ja? Und er hat keine Jamaa. In welche Moschee betest du? Ich bete in allen Moscheen. Warum? Warum in allen? Ja? Weil er ein Geizhals ist. Er will nirgends 1 Euro geben. La haula wa la quwwata. Deswegen betet er in allen Moscheen. Allah musta. Wallah, das sind hässliche Eigenschaften. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Naam. Sagt Abu Darda, radiallahu anhu, und überliefert vom Propheten, alayhi salatu wassalam, der sagt, Al-Masjidu baytu kulli taqiyin. Moschee ist Haus von jedem Muttaqi. Von jedem, also Rajul und Taqi, ein gottesfürchtiger Mensch. Moschee ist Haus, Beit, von jedem gottesfürchtigen Menschen. وتكفل الله لمن كان للمسجد بيته بالروح ورحمة والجواز على صراط إلى رضوان إلى رضوان الله إلى جنة رواه تبراني وبزار und Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet sich selbst, dass derjenige, dessen Haus Moschee ist, oder Moschee ist viel wie sein Haus, sein zweites Haus zu Hause oder sein erstes Zuhause. Allah verpflichtet sich bezüglich diesen Menschen, dass er ihm seine Rahma gibt und seine Unterstützung, und dass er ihn recht leitet und recht führt auf dem geraden Weg, bis er Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit erlangt hat und bis er letztendlich in die Jannah kommt. Also Moschee ist was? Moschee ist Haus von jedem gottesfürchtigen Menschen. Einer, der Allah fürchtet, er ist nicht weit von der Moschee. Wo willst du ihn finden? Zum Beispiel in der Jahiliyyah. Kehren wir zurück, ein paar Jahre. Mehr oder weniger. Du hast einen guten Freund. Wo suchst du ihn? Du brauchst dich einmal anrufen, gehst in diese Café, er ist dort. Sitzt. Wo findest du ihn? Du weißt schon, wo du ihn findest. Du gehst im Park, er sitzt dort mit irgendwelchen Schwachköpfen. Rauchen, Haschisch, was weiß ich, was die rauchen. Du weißt, das ist dein Platz. Aber bei einem Muttaqi, einem Mu'min, wo findest du ihn? Du brauchst ihn nicht lange suchen. Du suchst ihn in den Moscheen. Du brauchst ihn nicht in den Kaffeehäusern suchen. Du brauchst nicht Disco gehen. Du brauchst nicht, keine Ahnung, in irgendeine Spielhalle gehen oder was weiß ich wo. Du suchst ihn in der Moschee, weil dort wirst du ihn finden. Das ist Moscheen sind seine Häuser. Wenn du ihn findest, wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn in einer Moschee finden. Das ist die Eigenschaft von einem Mu'min. Wenn du ihn suchst, wo ist er? Entweder ist er zu Hause oder ist in der Moschee. Wo wird er schon sein? Ehrlich gesagt, vielleicht bräuchten wir überhaupt keine Handys. Wenn wir ja nicht Kontakte mit den anderen nicht hätten, die nicht unsere Brüder sind. Die sind nicht unsere Brüder, die sind Kuffar. Wie kann unser Bruder sein? Wenn wir keine Kontakte hätten oder für welche Angelegenheiten die Handys nicht nützen würden, würden wir sie überhaupt nicht brauchen. Wo werde ich ihn finden? In der Moschee. Ich sehe ihn Es gibt 5-mal am Tag Gebete. Wenn ich jetzt nicht schaffe zum Mittagsgebet oder Nachmittag, ich werde es am Abend, kommen, wenn er die Nachtschicht arbeitet, in der Früh werde ich ihn treffen. Wenn er in der Früh, wo werde ich ihn finden? Ich werde ihn in der Moschee finden. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Wenn jemand 3, 4, 5 Tage nicht in die Moschee kommt, entweder ist weggereist oder ist krank geworden. Oder Oyase Miller hat wahrscheinlich irgendein Problem mit seiner Religion oder mit irgendwas anderes. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Aber dass jemand ist gesund, er arbeitet nicht, er ist nicht weggereist, er ist nicht mit irgendwas beschäftigt. Haben wir krank erwähnt? Ja. Haben wir? Er ist nicht im Gefängnis. Er ist, er hat Möglichkeit zu kommen mit Auto, mit Straßenbahn, mit Flugzeug, mit Katapult. Ja? Wenn das nicht, dann sagst du, das ist schon eine komische Sache. Ja? Das ist eine komische Sache, verstehst du nicht? Katapult, Menjanik, auf Arabisch. Sagt sie auch Menjanik? Ja? Auf Arabisch ist Menjanik. Ja? Menjanik oder Menjanik, beides geht. Ja? Das haben die, das gab es bei den Arabern nicht. Das haben sie von anderen Völkern übernommen. Ja, der Prophet ist eine Art Menjanik benutzt, als die Taif angegriffen haben. Ja, Taif, als der Prophet ist eine Taif. Menjanik sind Katapulte. Ja, der Prophet hat mit Katapulten geschossen, als die Taif belagert haben. Bezüglich von Menjanik, Katapult. Allahu musta'an. Alas, unsere Zeit ist ziemlich. Wir erwähnen noch das schnell, inshallah, der zweite Punkt. Und dann hören wir auf, inshallah. Der zweite Punkt oder eine Sache bezüglich den Moscheen. Ja, du als Muslim musst Acht darauf geben. وَهُوَ الْأَمَلُ عَلَىٰ إِشْهَدَتِهَا وَالْقِيَامُ بِمَا يَسْتَتِيُ مِنْ جُهْدِ مَادِ أَوْ جَسَدِ لِبِنَائِهَا. Dass ein Muslim sich bemüht, an, dass er dabei ist beim Bauen der Moscheen. Ja? Dass ein Muslim überall dort, wo er kann, ja? Dass er dabei ist, dass er mitmacht beim Bauen von Moscheen. In unserem Fall oder in unseren Ländern hier in Europa, wo wir reden, könnten wir auch gleich sagen, mitmachen bei Eröffnen der Moscheen. Ja? Weil gebaut werden hier Moscheen nicht. Ja? Selten. Es werden nur Moscheen eröffnet. Solche Räumlichkeiten werden saniert, hin und her. Mihrab wird gemacht, Mimber, das hat ein Bruder gemacht. Ja? Mit Holz und mit. Ja? Ohne Probleme, wo ist das Problem? Ja? Dass du dabei bist, dass du mitmachst beim Bauen von Moscheen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Mit Fulus, ja? mit finanziell oder mit deinem Körper. Ja? Beides geht. Und je nach deinen Möglichkeiten. Na, du sagst, ich habe kein Geld, aber dafür kann ich Maschallah ziemlich gut tragen. Ich bin stark, Alhamdulillah, und ich werde das machen. Ein Bruder hat mir, Allahu musta'an, einige von euch kennen ihn, der war voriges Jahr hier und die Bangladesch-Moschee im 20. Ja, sie haben irgendeine Bruchbude genommen im Keller. Das sieht jetzt super aus. Wallah, das sieht Maschallah. Ja. Dieser Bruder ist dort gegangen, manchmal gab es Geld, aber meistens nicht. Meistens gratis. Als die Leute gesehen haben, ja, wie er arbeitet, er kommt aus einem Dorf, Mashallah, aus den Bergen, ja, nur Muskeln, Wallah. Er ist stark wie ein Bär. Als diese Brüder aus Bangladesch gesehen haben, wie er arbeitet, die haben ihren Augen nicht, ihren eigenen Augen haben sie nicht geglaubt, wie stark er ist. Ja. Ich sage zu ihm, und wer bezahlt dich? Er sagt, na, niemand, aber ich mache das wie Bilder. Halas, wenn es kein Geld gibt, dann gibt es kein Geld. Ich mache so. Ich sage, Allah, Alter. Schleppen, tragen, arbeiten, stemmen. Tagelang hat er gearbeitet, ohne nichts. Ich sage, Allah, ich weiß schon, was ich tue. Ich sage, Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Interessant, Wallah. Aywa, wa tajjim nasi ala tabarru'i li istikmaliha wa tajhizha bima yaliku wa makanatiha wa ibtigaa wajha Allah ta'ala fi kulli dhalik. Und dass du die anderen aufmunterst, dass du sie nicht aufmunterst, sondern dass du sie ermutigst und motivierst, dass sie geben. Du gehst in eine Moschee und sagst, halas, dort wird eine Moschee renoviert oder da wird eine Moschee gebaut oder die Moschee brauchen so und so. Yalla, Bismillah. Du brauchst dich nicht schämen, du nimmst das Geld nicht für dich, Subhanallah. Wenn du es für dich nehmen sollst, nimmst, dann erwarte Yomul Qiyam, inshallah ta'ala. Wirst du damit verbrannt mit dem Geld, inshallah ta'ala, was du genommen hast. Und das sage ich nicht, das sage ich jedem, ja? Die kommen und nehmen das Geld von den Menschen und anstatt, dass es in eine Moschee investiert wird, ja, irgendein Imam oder irgendein Hodja oder irgendein Mufti landet in seiner Tasche. Wa'yazim billah. Inshallah ta'ala, Yomul Qiyam wird er nicht entgehen können. Und dem Feuer von Jahannam wird er nicht entgehen können. Aber dass du, ich sage mir und euch selbst, dass du weißt in einer Moschee, dass du gehst und von Leuten Geld sammelst, ja, um einer Moschee zu helfen, das ist eine super Sache. Und das sollst du machen. Und sollst die Leute dazu aufrufen. Wir haben letztens hier gesammelt für eine Moschee, sie haben gebraucht, um ein Dach zu bauen. Ein Dach zu bauen, sie hatten kein Dach. Und etwas haben wir gesammelt, so, diese Brüder haben uns Salame ausrichten lassen, überbringen lassen und haben uns gegrüßt. Und inshallah ta'ala, ich habe einem Bruder gesagt, der das Geld dorthin gebracht hat, wir sollen Fotos machen und sowas, damit wir inshallah ta'ala und die Brüder, damit wir sehen, wo wir gespendet haben. Ja? Was ist denn, barakallahu fikum? Das ist eine gute Angelegenheit. Entweder, zum Beispiel, du bist so reich und du sagst, Salas, ich werde die Moschee alleine bauen. Ich kaufe das Land und ich kaufe das ganze Material und ich bezahle alle Arbeiter. Alles auf meine Kosten. Nehmen wir an, du bist ein Millionär. Ja? Das ist eine super Sache. Oder ihr seid zu zweit. Oder ihr seid zu dritt. Oder es ist eine Jemaah, die sagen, ja, wir wollen das machen. Wir wollen da eine Koranschule eröffnen, da wird eine Moschee sein und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Aber wir brauchen finanzielle Unterstützung. Wer von den Muslimen will dabei sein? Wenn du es kannst, sei jedes Mal dabei. Finanziell oder körperlich. Aber sei dabei. Ja? Und das ist wallahi eine Stelle vor, es gäbe keine. Nehmen wir an. Und das ist Allahs Gnade einzig und alleine. Und dieser Fadl, ja? und dieser Dank gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Aber ich sage, ja? Gäbe es mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis keine guten Brüder. Ja? Es würde für uns sehr schlecht aussehen. Ja? Wallahi, ich sage es ehrlich. Gäbe es keine guten Brüder, ja? Die Fisabilillah, es tut ihnen nicht leid, dass sie Fisabilillah ausgeben. Ja? Hätten wir keine Moscheen, hätten wir keine Vorträge, hätten wir keine Gebete in der Jama'a. Ja? In den anderen Moscheen, wallahi, wir werden wie Flüchtlinge. Ja? Alle schauen dich so an. Ja? Allah muss dann. Wenn eine Moschee von einem Mubtadi'a, wallahi, dann wartet sie so, sie schauen auf dich, als wärst du irgendein Dieb. Er wird mir jetzt gleich die Schuhe flauchen von da draußen. In so einem Flatterland. Subhanallah, du bist der Flatterland. Ja? Schau, wie du betest. Betest das ganze Gebet, die sind 5 Minuten tapfer drauf, runter, fertig. Alle nach Hause. Ja. Allahu musta'an, ich kann mich erinnern, früher, in der Jahiliya, als wir noch klein waren, als wir Kinder waren. Wir sind in manche Moscheen absichtlich gegangen, weil das war extrem lustig, in Tarawih dort zu beten. Ja? Als wir Kinder waren, wir haben so einen, wie sagt man das, etwas lustig, einen Kick gesucht, ja? Wo wir kichern können, wo wir uns im Gebet schlagen können mit den Ellbogen und so, ja, wenn einer betet, du gibst ihm einen Tritt und so weiter und so weiter. Ja? Wo gehst du? Du gehst in den Moschee von Muqtadi'a. Ja? Weil die beten extrem schnell. Alle runter, alle rauf, wie bei irgendeiner so einer Gruppengymnastik. Rauf, runter, rauf, runter. Subhanallah. Ja? Es kommen sogar Leute, alte Leute, die können nicht einmal beten. Aber es ist Ramazan, er muss kommen. Es ist schon peinlich, dass er nicht kommt. Ja? Allah muss dann. Wenn du gehst in eine Moschee, wo, dort darf man nicht Spaß machen. Dort, die Leute beten lange und so, und du kannst nicht stehen und hin und her. Und ja? Allah muss dann. Sogar als Kinder haben wir gesehen, wer gut ist und wer schlecht ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Kinder können, wallahi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Letztens, ich habe einen Religionslehrer von meinen Kindern. Ja? Er hat mir einen Brief geschickt, es gab Komplikationen mit Kindern, hin und her, bla bla bla, Telefonnummer. Ich rufe ihn an. Ja? Und er sagt, Assalamu alaikum, so und so, hat sich ein bisschen beschwert. Ich habe ihm schon mein Verständnis gezeigt. Ich weiß, dass es bedeutet, ein Lehrer zu sein. Es ist nicht leicht, mit den Kindern zu arbeiten. Aber ich habe ihm gesagt, schau, du hast den Kindern, indirekt habe ich ihnen das gesagt, du hast den Kindern Material, oder wie nennt man das, gegeben, damit sie dich fertig machen. Ja? Erstens, Gründe hast du ihnen gegeben und deswegen respektieren sie dich nicht mehr. Du hast ihnen gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass man sich Bart wachsen lässt und dass man nicht den Schnurrbart kürzt. Meine Tochter sagt zu mir, er hat sich den Schnurrbart wachsen lassen und Bart hat er rasiert. Ich sage, ja was? Die Kinder, du glaubst, er kennt sich nicht aus. Aber Allah, er kennt sich aus. Ja? Er kennt sich aus, was soll das? Er sagt, der Prophet befiehlt, dass man sich einen Bart wächst. Er tut sich den Bart rasieren, den Schnurrbart lässt er sich wachsen. Das ist schon komisch. Ja? Und dann sagt er Schimpfwörter, so extreme, das ist so auf Deutsch, mit das Wort mit A oder das Wort mit was weiß ich was. Ja? Sein Religionslehrer sagt euch das? Ich sag, ja, wallahi. Ich sage ihm am Telefon, du hast gesagt so und so. Er sagt, ja, das ist mir ausgerutscht. Ich habe sie auch gebeten, dass sie mir verzeihen und so. Das war nicht. Ja. Du bist selber schuld, dass dich die Kinder nicht respektieren. Ja? Wallahi. Und dann immer, wenn jemand seine Sache nicht macht, richtig macht, ja, dass er sie nicht richtig macht mit Beweisen, mit richtigen Beweisen, und dass er bei diesen Sachen, zum Beispiel du bist Lehrer, wenn du bei dieser Angelegenheit nicht große Ulema nachahmst und ihnen versuchst nachzumachen, ja, dass du selber irgendwas erfindest, oder Uyazimillah, dass du Ahlul Bidah nachahmst, es wird keinen Erfolg geben in dieser Angelegenheit. Wallahi, es wird keinen Erfolg geben. Bei mir zum Beispiel, ja, als ich Religionslehrer war, mich haben Kinder respektiert, dessen Eltern Koran und Sunna praktizieren. Die Kinder haben mich respektiert. Nicht, weil sie mich verstanden haben. Oder einfach, ja, er hat Bart, mein Vater hat auch Bart, sie beten, alles. Ja. Wer hat mich nicht respektiert? Kinder, dessen Eltern rauchen und dessen Eltern Musik hören zu Hause und dessen Eltern Harame machen zu Hause. Ihre Kinder haben mich überhaupt nicht respektiert. Warum? Weil ihre Eltern gegen mich geredet haben. Ah, was weiß der schon? Mit langem Bart und so. Die haben immer gegen mich geredet, deswegen haben mich ihre Kinder nicht respektiert. Genau so ist es auch bei diesen Religionslehrern. Ja? Wer respektiert ihn? Ja? Die Kinder, dessen Eltern genauso einfassig sind wie er. Ja? Aber wer respektiert nicht? Der redet ihnen so ein Blödsinn. Ja? Er hat ihnen die Geschichte erzählt, ja, der Professor, ich habe ihm gesagt, schau, du bist ein Lehrer, egal wie er ist. Ein Lehrer muss man respektieren. Von ihm lernst du Ilm. Ja? Auch wenn er hin und mal Blödsinn sagt, ja? Ey, inshallah, das meiste wird nicht Blödsinn sein. Er wird ja nicht nur Blödsinn erzählen. Ja? Aber das, was du weißt, Alhamdulillah, du hast es schon gehört, du weißt es. Das, was du nicht weißt, es klingt dir aber komisch. Ja? Du schreibst es auf. Ein Schüler muss schreiben, was er hört. Und dann kommst du nach Hause und dann nehmen wir das gemeinsam durch, was falsch ist, was richtig ist. Das war letztens, ja, die Geschichte von der Professor Salam hatte einen Nachbarn, einen Juden. Und er hat ständig Müll von seinem Haus geworfen und hat Dornen geworfen, hat ihn zigiert und geschimpft und hin und her und bla bla bla. Und am Ende wurde er krank und der Professor hat tagelang keinen Müll mehr vor seinem Haus gesehen. Dann ist er gegangen, um ihn zu besuchen und hat mit ihm Dauer gemacht. Und ich sage, das ist eine Lüge. Ich sage zu mir, das ist eine gelogene Geschichte. Das gibt es nicht. Ja? Das ist ein erfundener Hadith. Und ich sage, das hat er uns erzählt. Ich sage, ja, viele Lehrer glauben, das ist ein Hadith, aber das ist eine erfundene Geschichte. Erstens, wenn wir nehmen an, das war in Mekka. In Mekka gab es keine Juden. Ja? Wenn es aber in Medina war, denkst du wirklich, die Sahaba würden erlauben, dass irgendein Kafir den Propheten so belästigt? Ja? Niemals. Kaab ibn Ashraf hat das versucht. Und der Prophet sagte, männlich Kaab ibn Ashraf, wer will den Kaab ibn Ashraf erledigen? Mohammed ibn Maslama sagt, ich, ja, Rasulullah, soll ihn töten? Der Prophet sagt, ja, er ist gegangen und hat ihn geschlachtet. Ja? Nicht nur ihn, auch andere, die den Propheten so beleidigt haben und belästigt haben. Ja? Und glaubst du, Sainer, dass diese Geschichte ist gelogen, ist nicht wahr. Aber egal, immer wieder solche Geschichten kannst du mir erzählen und ich sage dir, ob sie richtig sind und so weiter und so weiter. Barakallahu fikum. Alas, wir hören hier auf. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.